Zuckerberg äußerte zwar Verständnis dafür, dass die US-Regierung die Bürger vor Terrorgefahren schützen will. Zwischen Überwachung und dem Recht auf Privatsphäre müsse aber die Balance gewahrt bleiben. Die Programme der Regierung gingen zu weit und seien noch dazu intransparent, kritisierte der Facebook-Chef im Sender ABC. Die Regierung hat es hier wirklich vergeigt und ich glaube, in mancherlei Hinsicht vergeigt sie es weiter. Ich hoffe, dass sie transparenter wird. Gemeinsam mit anderen amerikanischen Internetfirmen fordert Facebook wesentliche Verbesserungen zum Schutz der Privatsphäre und eine bessere Aufsicht über die NSA-Programme. Facebook, Google, Apple und Co. sehen sich ebenfalls als Opfer der NSA, seit bekannt wurde, dass der Geheimdienst heimlich interne Verbindungen zwischen Datenzentren der Konzerne anzapft. Bisher war Zuckerberg nicht unbedingt als Kämpfer für den Schutz der Privatsphäre bekannt. Im Gegenteil, Facebook wurde oft für seinen zu laxen Umgang mit Nutzerdaten kritisiert. Doch die NSA-Enthüllungen sind für das soziale Netzwerk geschäftsschädigend. 80% aller Facebook-Kunden leben außerhalb Amerikas und gerade in wichtigen Zukunftsmärkten wie Lateinamerika und Asien ist die Empörung der Internetnutzer besonders groß. Dass Facebook der NSA direkten Zugang auf seine Nutzerdaten gibt, das hat Zuckerberg stets energisch bestritten. Allerdings sei man in bestimmten Fällen zur Herausgabe von Daten gezwungen worden. Darüber müsse die Bevölkerung endlich transparent informiert werden, fordert Zuckerberg. Deshalb habe sich Facebook im September einer Klage von Google und Microsoft gegen die US-Regierung angeschlossen.